Zum bedeutsamen 8. Februar veranstalteten die Massenorganisationen am 7. Februar Treffen mit den Helden. Im zentralen Arbeiterclubhaus in Pyongyang gab es ein Treffen zwischen dem Helden der Republik Kim Jong-un, Führer im Museum über den Sieg im Vaterländischen Befreiungskrieg und den Arbeitern und Gewerkschaftlern. Kim Jong-un erzählte, dass Kim Il-sung im Vaterländischen Befreiungskrieg die Bewegung der Flugzeugjägergruppen initiiert, den Kämpfern der Volksarmee den Schlüssel zur Jagd auf die feindlichen Flugzeuge erklärt und sie zu Heldentaten ermutigt habe. Im genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetrieb Pungjong, Kreis Zhongshan im Bezirk Südpyongan gab es ein Treffen zwischen dem Helden der Republik Park In-ho, Führer im Museum über den Sieg im Vaterländischen Befreiungskrieg und den Bauern und Mitgliedern des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft Koreas. Park In-ho verwies darauf, dass die Angehörigen der Volksarmee das bewaffnete Spionageschiff der USA Pueblo, das ganz arrogant die Hoheitsgewässer der TVJK verletzt habe, nur in 14 Minuten aufgebracht und die Aggressoren gefangen genommen hätten. Auf dem Treffen mit den Funktionärinnen und Mitgliedern des Frauenbundes im Frauenhaus in Pyongyang erzählte die Heldin der Arbeit Chun Gu-gang, Führerin im Museum über den Sieg im Vaterländischen Befreiungskrieg, vor dem Krieg sei sie eine Studentin gewesen. Im Vaterländischen Befreiungskrieg habe sie sich als Militärärztin für die Rettung und Betreuung der Soldaten aufopferungsvoll eingesetzt.